Abschnitt 2 aus Die Blinde, Band 1, von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Madame Pratolungo macht eine Land-See-Reise. Ein wohlgenährter Junge mit echt angelsächsischem flachsgelbem Haar, eine kleine, schäbige grüne Chaise und ein rauhaariges braunes Pony fielen mir an der Station in Lewis sofort in die Augen. Ich fragte den Jungen, »Bist du der Diener des ehrwürdigen Herrn Finch?« Und der Junge antwortete mir, »Der bin ich.« Wir fuhren durch die Stadt, eine hügelige Stadt mit totenstillen, reinlichen Häusern. Kein lebendes Wesen war hinter den ängstlich geschlossenen Fenstern zu erblicken. Kein lebendes Wesen ging durch die in finstern Farben gemalten geschlossenen Haustüren ein oder aus. Da war kein Theater, kein öffentlicher Vergnügungsort, überhaupt kein öffentliches Gebäude außer einem leeren Rathause, auf dessen sauberen weißen Stufen ein trübseliger Polizeioffizier saß, der seinen Gedanken nachzuhängen schien. In den Läden waren keine Kunden, aber auch niemand hinter dem Ladentisch, der Kunden hätte bedienen können, wenn welche da gewesen wären. Nur ganz vereinzelt gewahrte ich auf der Straße einen Einwohner, der mich anstarrte und ersichtlich nichts weiter zu tun hatte. Ich fragte den Jungen, »Ist dies eine reiche Stadt?« Mit strahlendem Gesicht antwortete der Junge, »Das ist sie.« Wenn das wahr ist, so amüsieren sich die infamen Reichen hier nicht. Nachdem wir diese Stadt, deren Einwohner sich nicht amüsieren, sondern sich in ihren Häusern begraben, verlassen hatten, kamen wir auf eine schöne, sanft ansteigende Landstraße, auf der man nach beiden Seiten hin die Aussicht auf eine weite Ebene hatte. Der Anblick einer weiten Ebene ermüdet das Auge eines nach landschaftlichen Schönheiten verlangenden Reisenden bald. Ich habe von meinem armen Pratolungo gelernt, so oft ich mich an einem fremden Orte befinde, den politischen Überzeugungen meiner Nebenmenschen nachzuforschen. Da ich nun nichts anderes zu tun hatte, suchte ich den Jungen auszuforschen. Sein politisches Programm ließ sich, soweit ich es zu ermitteln imstande war, dahin zusammenfassen. »So viel Fleisch und Bier, wie ich nur irgend lassen kann, und so wenig Arbeit wie möglich, wogegen ich als Entgelt meinen Hut berühre, so oft ich dem Squire begegne und mit dem Berufe zufrieden bin, den es Gott gefallen hat, mir anzuweisen, dem elenden Beruf in Finchs Diensten zu stehen.« Allmählich hatten wir den höchsten Punkt des Weges erreicht. Zu unserer Rechten senkte sich der Boden sanft bis zu einem fruchtbaren Tal, in welchem ein Dorf mit einer Kirche lag. Jenseits desselben breitete sich ein schändlicherweise privilegiertes, eingehegtes, aus Rasen und Bäumen bestehendes Stück Land aus, welches ein Tyrann von dem Gemeindeland abgetrennt hatte und welches nun ein Park hieß und inmitten desselben ein Palast, in welchem dieser Feind der Menschheit sich mästete und schwelgte. Zu unserer Linken erstreckte sich eine mit großen Grashügeln bedeckte prächtige, nur durch den Himmel begrenzte Ebene bis an den Horizont. Zu meinem Erstaunen stieg der Junge hier ab, nahm das Pony beim Kopf und führte es bedächtig von der Landstraße ab in die hügelige Graswildnis hinein, in welcher nah und fern ein Fußsteig nicht einmal zu entdecken war. Die Chaise fing an, sich zu heben und zu senken und zu schaukeln wie ein Schiff auf hoher See. Ich musste mich mit beiden Händen festhalten, um meinen Sitz zu behaupten. Ich dachte zuerst an mein Gepäck und dann an mich selbst. »Wie lange geht das so fort?« fragte ich. »Noch 3 Meilen«, antwortete der Junge. Ich bestand darauf, dass das Schiff, ich meine die Chaise, stillhalte, damit ich aussteigen könne. Wir banden mein Gepäck mit einem Strick fest und machten uns dann wieder auf den Weg, der Junge beim Kopf des Pferdes und ich hinterher. Oh, was das für ein prächtiger Spaziergang war! Welche reine Luft über, welch schönes Gras unter meinen Füßen. Die milde Luft des Inlandes hatte sich hier mit dem scharfen Salzgehalt der Seeluft zu einem köstlichen Lufthauche vereinigt. Der kurze, nach würzigen Kräutern duftende Rasen hob und senkte sich elastisch unter meinen Füßen, die weißen Wolken zogen wie Bergriesen in einer erhabenen Prozession an dem blauen Himmel an meinem Haupte vorüber. Das in großen Massen zerstreut auf dem Grase wild wachsende, stachelige Gebüsch prangte in prachtvoller gelber Blüte. So ging es fort, Hügel auf und abwärts, bald nach rechts, bald nach links ablenkend. Ich schaute umher. Da war kein Haus, keine Straße, da waren keine Fußsteige, keine Einhegungen, keine Hecken, keine Mauern, keine Landmarken irgendwelcher Art. Rund um uns her, wir mochten schauen, wohin wir wollten, war nichts zu sehen als die majestätische Hügeleinöde. Da war kein lebendes Wesen zu sehen als die in der Ferne zerstreut auf dem grünen Grase weidenden, wie Flecken erscheinenden Schafe und die Lerche, die hoch über mir in den Lüften ihren Jubelgesang erschallen ließ. Wahrlich eine herrliche Gegend, die man auf einer Morgenspazierfahrt von dem geräuschvollen, von Menschen wimmelnden Brighton erreichen konnte, aber ein in dieser Gegend Unbekannter würde seinen Weg wie bei einer Fahrt auf dem Meere nur mit dem Kompass haben finden können. Je weiter wir auf unserer Landreise vordrangen, desto wilder und schöner wurde die einsame Landschaft. Der Junge wählte seinen Weg, wie es ihm gut schien. Abgrenzungen gab es hier nicht. Ich marschierte im Schweiße meines Angesichts hinterher. Von dem Gefährt sah ich bisweilen nur den in der Luft schwebenden Rücken der Chaise, während der Junge und das Pony beide meinen Blicken durch die steile Senkung eines Hügels entzogen waren. Bisweilen wieder hatte ich den umgekehrten Anblick. Das ganze Innere der Hügel ansteigenden Chaise enthüllte sich meinen Blicken und über der Chaise erschien das Pony und über dem Pony der Junge und ach, mein Gepäck, das in den schwachen Banden des Strickes, von dem es umschlungen war, schwankte und schaukelte. Wohl 20-mal war ich darauf gefasst, das Gepäck mitsamt dem Wagen, dem Pony und dem Jungen in die Tiefe hinabrollen zu sehen. Aber nein, nicht der kleinste Unfall sollte mir den Genuss dieses Tages trüben. Wenn auch politisch verächtlich, hatte der Junge doch sein Gutes. Er war ein vollkommen zuverlässiger Ponyfuhrmann und Führer durch das südliche Hügelland. Als wir auf dem Gipfel des, ich glaube, 50. Hügels angelangt waren, fing ich an, mich nach den Spuren des Dorfes umzusehen. Hinter mir lagen die langen Hügelwellen mit den Wolkenschatten über der einsamen Ebene, die wir eben verlassen hatten. Vor mir erblickte ich in der purpurnen Ferne eine sanfte, weiße Linie, welche das Meer ankündigte. Unter mir zu meinen Füßen öffnete sich ein Tal, das tiefer war als irgendeines der vorherigen und als erstes Zeichen der Anwesenheit von Menschen einen abscheulich hässlichen, viereckigen Flecken abgeholzten und beflügten Landes auf der grasbewachsenen, geneigten Ebene zeigte. Ich fragte den Jungen, ob wir uns jetzt dem Dorfe näherten. Der Junge blinzelte mit den Augen und antwortete, »Das sind wir.« Ein fabelhafter Junge, dieser Diener des ehrwürdigen Finch. Ich mochte ihn fragen, was ich wollte. Immer antwortete dieses jugendliche Orakel in drei einsilbigen Worten. Wir stiegen in das Tal hinunter. In seiner Tiefe angelangt, entdeckte ich eine zweite Spur menschlicher Tätigkeit. Siehe da, ein erster gebahnter Weg, ein roher, tief in den kalkigen Boden gepflügter Weg für Lastwagen. Wir fuhren quer über diesen Weg und bogen dann um die Ecke eines Hügels. Da traten mir neue Spuren menschlicher Wesen entgegen. Zwei kleine Jungen tauchten plötzlich aus einer trockenen Grube auf, in der sie offenbar als Wachen postiert waren, um uns zu melden, sobald wir uns nähern würden. Sie stießen ein gellendes Geschrei aus und setzten sich sofort in Bewegung, um uns auf einigen nur ihnen bekannten Richtwegen voranzueilen. Wir bogen abermals in eine andere Wendung des Tales ein und überschritten einen Bach. Ich hielt es für meine Pflicht, mich mit dem Namen der einzelnen Punkte bekannt zu machen. Ich fragte nach dem Namen des Baches. Er hieß der Hühnerschuss. Und der große Hügel hier zu meiner Rechten? Der Windhügel. 5 Minuten später sahen wir das erste Haus. Es war ein kleines, einsam liegendes, aus Mörtel und Kieselsteinen, wie sie auf den Hügeln gefunden werden, erbautes Häuschen. Ich fragte, ob dieses Häuschen auch einen Namen habe. Gewiss, es hieß Brown Down. Nachdem wir uns noch weitere 10 Minuten immer tiefer und tiefer in die geheimnisvollen grünen Windungen des Tales verloren hatten, wurde endlich das Ziel unserer Reise sichtbar. Der Junge wies mit seiner Peitsche vor sich hin und sagte, indem er auch in diesem feierlichen Augenblick nicht mehr als 3 einsilbige Worte vernehmen ließ: Da sind wir! Das war also Dimchurch. Ich schüttelte den Kalkstaub von meinem Kleiderrock. Vergebens sehnte ich mich nach einem noch so kleinen Spiegel, um mich darin sehen zu können. Da stand die Bevölkerung, mindestens 5 bis 6 Personen, die sich von den Wachen benachrichtigt zusammengeschaut hatte, und es lag mir als Frau ob, mich so vorteilhaft wie möglich zu präsentieren. Unser Weg führte uns längs der kleinen Straße hin. Ich lächelte der Bevölkerung zu und die Bevölkerung starrte mich ihrerseits an. An der einen Seite des Weges bemerkte ich 3 oder 4 Bauernhäuser mit ein wenig Weideland, dann einen Gasthof mit Namen »Die gute Hand« und etwas mehr Weideland und dann einen ganz, ganz kleinen Fleischerladen mit den Eingeweiden eines Hammels auf einer einzigen blauen Paischüssel am Fenster und keinem anderen Fleisch. Und damit war das Dorf zu Ende und über diesen Laden hinaus war wieder nichts als grünes Weide- und Hügelland zu sehen. An der anderen Seite des Weges war eine Strecke weit nichts zu sehen als eine lange aus Steinen und Mörtel aufgeführte Mauer, welche die Nebengebäude eines Pachthofs umschloss. Auf dieser Mauer folgte wieder eine kleine Gruppe von Häusern, denen das Siegel der Zivilisation in Gestalt eines Postamts aufgedrückt war. Das Postamt befand sich in einem Laden, in welchem alle möglichen Artikel zu haben waren. Stiefeln und Speck, Zwieback und Flanell, Krinolinen und Traktätchen. Noch etwas weiter und es erschien wieder eine steinerne Mauer, ein Garten und ein Privatwohnhaus, welches sich sofort als das Pfarrhaus zu erkennen gab. Noch etwas weiter erhob sich auf einer Anhöhe eine kleine einsame Kirche mit einem winzigen, runden, weißen Turm, welchen eine aus roten Ziegelsteinen bestehende Spitze in Gestalt eines Auslöschers krönte. Und dann kam wieder nichts als Hügel und Himmel. Das war Dimchurch. Was soll ich von den Einwohnern sagen? Ich glaube, ich muss die Wahrheit bekennen. Unter den Bewohnern fiel mir ein einziger wirklicher Gentleman, und das war ein Schäferhund, auf. Er allein fühlte sich gedrungen, mir die Honneurs des Orts zu machen. Er hatte einen Schwanzstumpf, mit dem er mich unter großen Schwierigkeiten anwedelte, und ein gutes, rechtschaffenes, weiß- und schwarz geflecktes Gesicht, das er mir zutunlichst in meine Hand steckte. »Willkommen, Madame Pratolungo, in Dimchurch, und entschuldigen Sie die Arbeiter mit ihren Weibern, die da stehen und Sie angaffen. Der gute Gott, der uns alle erschaffen, hat auch Sie erschaffen, nur ist es ihm nicht so gut geglückt wie mit Ihnen und mir.« Ich gehöre zu den wenigen Menschen, welche die Sprache der Hunde, wie sie in ihren Gesichtern geschrieben steht, lesen können. Ich habe die Worte des Schäferhundes getreulich berichtet. Wir öffneten die Pforte des Pfarrhauses und traten ein. So war meine Landseereise glücklich vonstatten gegangen. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 5. Dezember 2023.